Erster, das sind die Sprüche von Salomo. Er ist Davids Sohn. Er ist König von Israel. Zweiter, diese Worte helfen uns. Wir lernen klug zu sein. Wir verstehen gute Sätze. Dritter, man lernt gute Dinge. Man lernt, was richtig und fair ist. Vierter, junge Leute lernen hier viel. Sie werden schlau und passen auf. Fünfter, ein kluger Mensch hört zu. Er lernt immer mehr dazu. Sechster, man versteht schwere Sätze. Man versteht, was kluge Menschen sagen. Siebter, Gott zu ehren ist wichtig. Dumme Leute wollen nicht lernen. Achter, mein Sohn, höre auf deinen Vater. Höre auf deine Mutter. Neunter, ihre Worte sind wie schöner Schmuck. Sie machen dich wertvoll. Zehnter, mein Sohn, böse Menschen rufen dich. Geh nicht mit ihnen. Elfter, sie sagen, komm mit uns. Wir wollen anderen Menschen wehtun. Zwölfter, wir machen sie kaputt. Wir nehmen ihnen alles weg. Dreizehnter, wir wollen viel Geld finden. Wir stehlen viele Sachen. Vierzehnter, du bekommst auch etwas. Wir teilen alles Geld zusammen. Fünfzehnter, mein Sohn, geh nicht mit ihnen. Bleib weg von ihnen. Sechzehnter, sie wollen nur Böses tun. Sie wollen schnell Blut sehen. Siebzehnter, ein Vogel sieht das Netz. Er fliegt dann nicht hinein. Achtzehnter, aber diese Menschen schaden sich selbst. Sie machen alles kaputt. Neunzehnter, so geht es Dieben. Das Stehlen nimmt ihnen das Leben. Zwanzigster, die Klugheit ruft laut auf der Straße. Alle können sie hören. Einundzwanzigster, sie ruft an den Toren. Sie spricht zu allen Menschen. 22. Wie lange wollt ihr dumm sein? Warum hasst ihr das Lernen? 23. Hört auf mich. Ich sage euch meine Gedanken. Ich helfe euch. 24. Ich habe gerufen. Aber ihr wolltet nicht hören. Niemand sah hin. 25. Ihr wolltet meine Hilfe nicht. Ihr habt nicht auf mich gehört. 26. Wenn ihr Probleme habt, lache ich. Ihr habt dann Angst. 27. Das Unglück kommt wie ein Sturm. Ihr habt große Angst. 28. Dann ruft ihr mich. Aber ich antworte nicht. 29. Ihr wolltet nicht lernen. Ihr wolltet Gott nicht ehren. 30. Ihr wolltet meinen Rat nicht. Meine Worte waren euch egal. 31. Jetzt bekommt ihr die Folgen. Ihr habt es so gewollt. 32. Dumme Menschen gehen kaputt. Sie passen nicht auf. 33. Wer auf mich hört, lebt sicher. Er hat keine Angst.